mit geschlossenen Schirm zur Erde, dann hast du für immer Ruhe. Deine Knochen sind zerbrochen und der Schirm liegt oben drauf. Und dann kommt der Santa Wagen, sammelt deine Reste auf. Und dann kommt der Santa Wagen, sammelt deine Reste auf. Kameraden stehen leise, sehen sich das Unglück an. Jeder denkt dann still und leise, morgen kommt ein anderer dran. Jeder denkt dann still und leise, morgen kommt ein anderer dran. Und im Himmel angekommen, steht der Petrus vor der Tür. Bist du auch ein falscher Jäger? Kehrt mal schwarz, ist keiner hier. Bist du auch ein falscher Jäger?